euch zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne des Menschen nicht. Und als bald trete der Herr, da dachte Petrus an die Worte Jesu, da er zu ihm sagte, wer da ankrähen wird, wirst du mich dreimal verleugnen.